Erst danach diesen Ereignissen kam Sanherib, der König von Assyrien. Er griff Juda an und belagerte die starken Städte. Er wollte diese Städte für sich erobern. Zweiter, als Hiskia sah, dass Sanherib kam, wollte er Jerusalem angreifen. Dritter, Hiskia und seine Beamten entschieden, die Quellen vor der Stadt zu schließen. Sie wollten das Wasser stoppen. Seine Männer halfen ihm dabei. Vierter, viele Menschen kamen zusammen und schlossen alle Quellen. Sie schlossen auch den Bach, der durch das Land floss. Sie sagten, die Könige von Assyrien sollen hier kein Wasser finden. Fünfter, Hiskia arbeitete mutig und reparierte die kaputte Mauer. Er baute die Türme und die äußere Mauer höher. Er machte das Millo in Davids Stadt stark. Er ließ viele Waffen und Schilde herstellen. Sechster, dann setzte Hiskia Heerführer über das Volk. Er rief sie zum Platz am Stadttor. Er sprach freundlich zu ihnen und sagte, Siebter, seid mutig und stark. Habt keine Angst vor dem König von Assyrien und seiner Armee. Denn mit uns ist jemand Stärkeres als mit ihm. Achter, er hat nur menschliche Kraft. Aber wir haben Jahwe, unseren Gott. Er wird uns helfen und unsere Kriege führen. Neunter, danach schickte Sanherib, der König von Assyrien, seine Diener nach Jerusalem. Er selbst war mit seiner Armee bei Lachis. Die Diener sollten zu König Hiskia und allen Judäern in Jerusalem sprechen. Sie sollten ihnen eine Nachricht bringen. Zehnter, Sanherib, der König von Assyrien, sagt, worauf vertraut ihr, dass ihr in Jerusalem bleibt? Die Stadt ist doch belagert. Elfter, Hiskia täuscht euch. Er sagt, Jahwe, euer Gott, wird euch retten. Aber ihr werdet vor Hunger und Durst sterben. Jahwe wird euch nicht vor dem König von Assyrien retten. Zwölfter, hat Hiskia nicht eure Opferstätten und Altäre zerstört? Er befahl Juda und Jerusalem, ihr sollt nur an einem Altar beten. Ihr sollt nur dort opfern. Dreizehnter, wisst ihr nicht, was ich und meine Väter allen Völkern getan haben? Konnten die Götter dieser Völker ihr Land vor mir retten? Nein, sie konnten es nicht. Vierzehnter, meine Väter haben viele Völker besiegt. Kein Gott konnte sein Volk vor mir retten. Euer Gott kann euch auch nicht vor mir retten. Fünfzehnter, lasst euch nicht von Hiskia täuschen. Glaubt ihm nicht. Kein Gott konnte sein Volk vor mir oder meinen Vätern retten. Euer Gott wird euch auch nicht retten. Sechzehnter, die Diener Sanheribs sprachen noch mehr schlecht über Gott Jahwe. Sie sprachen auch schlecht über Hiskia, seinen Diener. Siebzehnter, Sanherib schrieb auch einen Brief. Er sprach darin schlecht über Jahwe, den Gott Israels. Er schrieb, die Götter der Völker konnten ihr Volk nicht retten. So wird auch Hiskias Gott sein Volk nicht retten. Achtzehnter, die Diener riefen laut auf Judäisch zu den Menschen auf der Mauer. Sie wollten ihnen Angst machen. So wollten sie die Stadt erobern. Neunzehnter, sie sprachen über den Gott Jerusalems. Sie sprachen über ihn wie über Götter, die Menschen gemacht haben. Zwanzigster, König Hiskia und der Prophet Jesaja beteten. Jesaja war der Sohn des Amots. Sie schrien wegen dieser Sache zu Gott im Himmel. 21. Da sandte Jahwe einen Engel. Der Engel tötete alle Krieger und Anführer im Lager Sanheribs. Sanherib kehrte beschämt in sein Land zurück. Als er in den Tempel seines Gottes ging, töteten ihn seine Söhne mit dem Schwert. 22. So rettete Jahwe Hiskia und die Menschen in Jerusalem. Er rettete sie vor Sanherib und allen anderen Feinden. Jahwe gab ihnen überall Frieden. 23. Viele Menschen brachten Jahwe Geschenke. Sie brachten auch Hiskia, dem König von Jerusalem, wertvolle Dinge. Danach war Hiskia bei allen Völkern sehr angesehen. 24. Zu dieser Zeit wurde Hiskia sehr krank. Er betete zu Jahwe. Jahwe sprach zu ihm und gab ihm ein Zeichen. 25. Aber Hiskia dankte nicht für die Hilfe, die er bekam. Er wurde stolz. Darum kam großer Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. 26. Hiskia und die Menschen in Jerusalem wurden demütig. Darum kam Jahwes Zorn nicht zu Hiskias Lebzeiten über sie. 27. Hiskia hatte sehr viel Reichtum und Macht. Er hatte Schatzkammern für Silber, Gold und Edelsteine. Auch für Gewürze, Schilde und wertvolle Geräte. 28. Er hatte Lagerhäuser für Getreide, Wein und Öl. Er hatte auch Ställe für Vieh und Herden. 29. Er baute auch Städte und hatte große Herden. Gott hatte ihm sehr viel Besitz gegeben. 30. Hiskia schloss den oberen Teil der Gihonquelle. Er leitete das Wasser zur Westseite von Davids Stadt. Alles, was Hiskia tat, gelang ihm gut. 31. Gott ließ zu, dass Gesandte aus Babel zu Hiskia kamen. Sie wollten nach einem Zeichen fragen, das im Land geschehen war. Gott wollte Hiskia prüfen. Er wollte sehen, was in Hiskias Herzen war. 32. Die weitere Geschichte Hiskias und seine guten Taten stehen in den Schriften des Propheten Jesaja, Amots Sohn. Sie stehen auch im Buch der Könige von Juda und Israel. 33. Hiskia starb. Man begrub ihn bei den Gräbern der Familie Davids. Ganz Juda und die Menschen in Jerusalem ehrten ihn, als er starb. Sein Sohn Manasse wurde König nach ihm.